Besonders in dieser Passionszeit sollen wir erkennen, dass die wahre Führung in Jesus Christus allein ist. Dass er es gewesen ist, der uns überhaupt auf den neuen Weg gestellt hat, den Weg des wahren Lebens. Und auch die Apostel, die ausgesandt waren, diesen Weg zu verkündigen, haben immer auf das Kreuz hingewiesen und immer auf die Vergebung der Schuld und dadurch die offene Pforte zum ewigen Leben. Allerdings dieser Weg, so haben wir auch gelesen in der Apostelgeschichte, gerade auch während der ersten Missionsreise, war nie unangefochten. Jeder Weg dem Lamme nach wird von dem Geist dieser Welt torpediert, in der Hoffnung, dass das Evangelium nicht weiter ausgebreitet wird. Aber der Herr steht über allem und er bekundet selbst seinen Sieg. Im 14. Kapitel lasen wir ja, dass nachdem der Paulus und Barnabas von Antiochien mitten in der Türkei ausgestoßen waren und in andere Städte gehen mussten, weil man sie verfolgt und steinigen wollte. Sie kamen nach Ikonion und auch nach Lystra. In Lystra durften sie dann aufzeigen, dass Gott allein der Schöpfer aller Dinge ist und nicht die Götter, die die Heiden verehren. Und dass sich alle zu diesem Gott, von dem sie eigentlich schon alle gelebt haben, leben und volle Genüge bekommen haben, Regen bekommen haben, Frucht des Landes, sich diesem Gott jetzt beugen und Jesus Christus annehmen sollten. Durch ein Wunder waren sie dann überzeugt, weil ein von Geburt an Gelähmter im Namen Jesu gesund geworden ist. Und er war total gesund und leicht dabei. Einer, von dem aber der Paulus auch sah, dass ihm geholfen werden soll. Wir haben uns gesagt, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass uns geholfen wird, wenn wir nicht wollen, dass uns geholfen wird durch Jesus Christus. Aber Paulus sah, dass ihm geholfen werden will. Und darum sagte er, dass er aufstehen soll von seiner Krankheit und er war gesund, weil dieser Mensch seine Hoffnung ganz auf diesen Erlöser setzte. Aber es geschah auch, dass viele Neider unterwegs waren und dem Evangelium entgegenstanden und Paulus steinigen wollten. Nach ihrer Meinung auch gesteinigt haben. Sie verließen ihn, er lag dort auf der Erde und sie dachten, er sei tot. Aber die Jünger umringten ihn, die Gläubigen, und beteten und der Herr richtete Paulus wieder auf. Und das Wunder, was wir dabei besprochen haben, ist, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes dieser Gesteinigte an denselben Ort ging, wo man ihn verfolgte. Er hatte keine Angst. Er wusste, Jesus ist größer als alles. Und er stärkte den Glauben der Jünger dort in Lystra. Aber dann ging es weiter, auch nach Derbe. Am nächsten Tag, so lesen wir jetzt weiter, ging er mit Barnabas aus nach Derbe. Vers 21, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Attalia. Und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen waren in Syrien, zu dem Werk dieser Gnade, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wir den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das ist so der Abschluss der ersten Missionsreise mit großen Erfahrungen, wie stark und mächtig der lebendige Gott ist. Und er ist es bis heute. Er ist derselbe. Ich freue mich immer wieder auch zu lesen und persönlich zu erfahren, dass Christus Jesus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Er hat sich nie gewandelt. Und wenn er sich hätte wandeln können, der lebendige Gott, dann wäre er noch herrlicher als zuvor. Aber seine Herrlichkeit bleibt und deswegen dürfen wir uns voll und ganz auf ihn, seine Verheißung, sein Wort stützen. Wir haben in diesem Abschnitt auch gelesen, dass es ja nicht nur um die Evangelisation ging, die Paulus und Barnabas auszuführen hatte, sondern die neu entstandenen Gemeinden mussten auch geistlich umsorgt werden, damit Wachstum geschieht, damit Erfahrung mit dem neuen Leben freigesetzt wird und sie aus dem neuen Leben heraus Demonstranten dieser Herrlichkeit werden. Denn Jesus Christus hat ja nicht nur uns, die wir an ihn glauben, gesandt, wie es in Matthäus 28, Vers 19 und 20 heißt, in die Welt zu gehen und alle zu Jüngern zu machen, sondern lehrt sie auch halten alles, was ich euch befohlen habe. Das gehört mit dazu. Nicht nur, dass einer sagen kann, ich bin jetzt bekehrt, ich glaube an Jesus. Jetzt fängt es an, das Wachstum. Jetzt geht es erst richtig los, das neue Leben kennenzulernen. Und ich möchte so sagen, je länger wir auf dem Weg des Glaubens sind, desto tiefer sollten wir, und ich hoffe, dass es geschehen ist und geschieht, in das neue Leben hineingezogen worden sein. Wir sollten alle Väter und Mütter in Christo werden, die auch andere lehren können, diesbezüglich aus der Erfahrung, dass der Herr zu seinem Worte steht. Und das geschah auch hier. Die geistliche Begleitung in diesen Städten, wo neue Gemeinden gegründet worden sind. Paulus und Barnabas predigten und unterwiesen die Gläubigen zu Derbe und taten dies dann auch auf der Rückreise in Antiochien, Lystra und Ikonion. Sie gingen nicht an den neu gegründeten Gemeinden vorbei, sondern sie wollten sehen, ob sie im Glauben geblieben sind. Manchmal ist es ja sehr erschreckend, wenn man einzelne Gläubige betrachtet nach 10, nach 20 Jahren, wo sie geblieben sind. Man muss manchmal erst nachfragen, wo sie sind, weil sie abgedriftet sind. Die erste Liebe ist nicht mehr in ihrem Herzen. Und die Apostel wollten sich versichern, sind sie denn noch in der ersten Liebe? Haben sie ihr ganzes Leben immer noch in die Hand Jesu gegeben? Und wir wollen sie weiter unterrichten auf dem guten Weg dem Lamme nach. Und dann heißt es, so stärkten sie die Jünger. Sie stärkten sie im Glauben. Sie erinnerten sie an das Wort Gottes. Es ist ja sehr wichtig, dass auch wir als Gläubige uns untereinander mit dem Worte Gottes stärken. Wenn wir Briefe schreiben, zitieren wir oftmals ein Wort, um dem Bruder, der Schwester zu sagen, das ist das wegweisende Wort. Wir sagen das nicht, um einen frommen Ausspruch zu machen. Davon gibt es ja genug, sondern wir sagen es zur Stärkung. Und das soll unter den Gläubigen pulsieren, diese Stärkung. Denn Hören des Wortes ist ja die eine Sache. Aber Tun des Wortes ist das andere. Denn das Wort, was gehört worden ist, soll jetzt arbeiten in den Gläubigen. Darum gingen Paulus und Barnabas wieder in die neu gegründeten Gemeinden, um ihnen Weiteres zu sagen, um zu sehen, ob das Wort, was sie gehört haben, auch in der Tat wiederzufinden ist. Denn ein Wort, was man nur hört und nicht die Frucht daraus sieht, ist ein vergebliches Wort. Was soll das Wort Gottes bewirken? Wir lesen ja in 2. Timotheus 3, Vers 16, kann man sich gut merken, nicht? Johannes 3, Vers 16 ist ja so ein Schlüsselvers, den wir kennen. Auch 1. Johannes 3, Vers 16, immer 3, Vers 16. Was steht 1. Johannes 3, Vers 16? So wie sich Jesus Christus für uns hingegeben hat, sollen auch wir uns für die Brüder hingeben. Johannes 3, Vers 16, 1. Johannes 3, Vers 16. Ne? Johannes 3, Vers 16 wissen wir ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es in wunderbarer Weise, wozu das Wort Gottes hilfreich und nütze ist. Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also das Wort Gottes soll was ausrichten, etwas tun in unserem Leben, so dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und das wollten die Apostel kontrollieren in den Gemeinden. Habt ihr nur gehört oder hat das Wort etwas ausgerichtet in euch? Und somit stärkten sie den Glauben der neu gewonnenen Geschwister. Im Philipperbrief schrieb später der Apostel im 3. Kapitel Vers 1 und sagt, freut euch in dem Herrn. Und er wiederholt sich gerne, weil es wichtig ist, im Glauben Wiederholungen zu hören aus dem Wort Gottes. Und schreibt, dass ich euch immer dasselbe schreibe. Verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. Immer dasselbe. Merken wir, wie wir es nötig haben. Wir Menschen brauchen das, immer dasselbe zu hören. Aus dem Worte Gottes, denn wenn wir es nicht immer wieder hören, sind wir solche, die es ganz schnell in der Praxis vergessen, vielleicht noch im Kopf haben, aber nicht mehr im Leben. Und wichtig ist, dass das Leben davon geprägt wird. Nur der Spiegel des Wortes Gottes gibt den Gläubigen die rechte Schau über sich selbst. Über sich selbst und über den Weg, den es zu gehen gilt in der Nachfolge Jesu. Wer in diesen Spiegel hineinschaut, erfährt Veränderung. Wer die Bibel liest mit dem Herzen, der wird verändert in seinem Wesen und er wächst im Glauben und in der Erfahrung mit dem Erlöser Jesus Christus. Wer wenig in diesen Spiegel schaut, vergisst schnell, wie er in Gottes Augen aussieht und aussehen soll. Auch fällt er schnell in sein altes Leben wieder zurück vor der Bekehrung. Es ist manchmal auch eine gewisse Tragik, das mit anzusehen, dass Gläubige genauso wieder leben wie zuvor, als sie noch nicht gläubig waren. Es ist kaum eine Veränderung zu sehen. Wir merken also, dass die seelsorgerliche Begleitung hier von Paulus und Barnabas sehr wichtig war, um nachzuschauen, seid ihr vorangekommen, seid ihr verändert worden? Ist etwas Neues bei euch geschehen in der Tat oder habt ihr euch das nur im Kopfe gemerkt, was ihr gehört habt? Und so soll es auch heute sein, bei uns, bei allen, die gläubig sind. Wir sollen in den Spiegel des Wortes Gottes schauen. Denn ein Mensch, der nicht in diesen Spiegel des Wortes Gottes reinschaut, ist nicht tüchtig zur Mitarbeit am Aufbau des Reiches Gottes, an der Sammlung der Gemeinde Jesu. Es ist ja manchmal dann erschreckend, in welche Gedankenwelt auch Christen verfallen. Sie beschäftigen sich mit allem, bloß nicht mit der Errettung von Seelen, weil sie wieder zurückgefallen sind in ihr menschliches Gefühl, Denken und Handeln. Aber so oft wir in das Wort Gottes hineinschauen, mit dem Herzen, werden wir geradezu aufgefordert, das, was wir mit Jesus erleben, weiter zu leben und zu reden. Denn das Wort Gottes verändert unser Wesen und durch dieses veränderte Wesen können wir auch anderen Zeugnis geben von der Gnade des Herrn. Ich lese uns da mal, was später der Apostel Paulus auch im Brief an die Epheser geschrieben hat, Epheser 4, Vers 27, wo er sagt, und weitere, gebt nicht Raum dem Teufel. Das sagt er zu den Gläubigen. Gebt nicht Raum dem Teufel. Ja, ist denn das möglich? Ja, das ist wieder möglich, indem man nicht mehr in den Spiegel des Wortes Gottes schaut und keine Veränderung mehr zulässt. Gibt man wieder Raum dem Teufel. Der nutzt das nämlich aus. Gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Dürftigen abgeben kann. Lasst auch kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich. Vergebt einer den anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir merken, was für eine starke Glaubensarbeit das ist. Da hat man alle Hände voll zu tun, jeden Tag 24 Stunden. Und das wollten die Apostel auch in den neu gegründeten Gemeinden deutlich machen. Ihr habt jetzt das Evangelium gehört, aber es muss die Arbeit in euch beginnen, der Umwandlung. Jetzt seid ihr Licht an diesem Ort, Salz der Erde, und andere sollen erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Also es geht, wie gesagt, nicht nur um die Evangelisation, um die Predigt vom Kreuz, sondern es geht um die geistliche Begleitung und Weiterführung und das Wachstum. Wir haben ja auch eine parallele Stelle und Aussage von dem Apostel Jakobus, der im ersten Brief in Vers 23, im ersten Kapitel, im Vers 23 Folgendes sagt: Wenn jemand nur ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, dann ist er wie ein Mensch, der sein leibliches Angesicht im Spiegel angeschaut hat. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er ausgesehen hat. Er vergisst von Stund an, so können wir das sagen, im Blick hier auf die Missionsreise des Apostel Paulus, vergessen die Leute dann, wenn sie nicht immer wieder reinschauen in das Wort, es nicht hören, vergessen sie, was der Inhalt des Evangeliums ist, was das Kreuz bedeutet. In dieser Passionszeit sollen wir ganz neu erkennen, was sich am Kreuz abgespielt hat für mich, für dich, für jeden Einzelnen. Der Inhalt des Kreuzes ist wichtig. Nicht die Tatsache nur, das Kreuz anzusehen und das Bewusstsein, da ist Christus gekreuzigt worden, sondern was bedeutet das? Welche Kraft ist da ausgegangen für mich? Darum sollen wir also nicht vergessliche Hörer sein. Wir sollen nicht zurückfallen, und das sollten diese neu gegründeten Gemeinden auch nicht, in das frühere Denken, in das frühere Reden, in das frühere Handeln. Mir ist in der Vorbereitung wieder ganz neu wichtig geworden, und da ist mir so ein Satz auch gekommen: Wenn jemand keine Veränderung in seinem Reden, seinem Denken und Handeln erfährt oder erfahren hat nach seiner Bekehrung, dann wirft sich die Frage auf, ob er überhaupt bekehrt ist. Denn ein Wiedergeborener hat ein neues Denken. Er sieht die Dinge ganz anders als vorher. Sie erscheinen in einem ganz anderen Licht. Die Beziehung zu den Dingen ist anders geworden. Und darum auch die Handlung. Das ist das Neue, was wachsen soll, von immer mehr hinzukommend wachsen soll. Das sind Täter des Wortes, die diesem Wachstum Raum geben. Sie sind Täter des Wortes geworden, weil sie auch wussten, gleich am Anfang, ihrer Wiedergeburt, dass Gottes Kraft den alten Menschen mit seinem Wesen überwinden kann und überwindet. In Psalm 119 wird bereits schon angesprochen, Vers 97 bis 104, was das Wort Gottes aus einem Menschen macht, der es aufgenommen hat. Da steht geschrieben: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Du machst mich weiser. Du machst mich weise, den richtigen Weg durch die Zeit zu erkennen und zu gehen. Denn es ist ewiglich mein Schatz, ein neuer Schatz aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. So ein wunderbarer Satz. Mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Das macht das Wort Gottes aus mir. Mehr Einsicht als die menschlichen Lehrer. Denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten. Aber das ist nicht eine Aussage eines Menschen, der sich auf die Schulter klopft und sagt, ich habe mehr gelernt. Nein, durch das Wort Gottes bin ich klüger geworden als die, die lange gelebt haben und haben irdische Lebenserfahrung. Ich habe mehr Erfahrung, geistliche Erfahrung, denn ich halte mich an dein Wort. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Und dein Wort macht mich klug und wachsam. Darum hasse ich alle falschen Wege. Also, das Wort Gottes wachstümlich in uns soll das hervorbringen, weise werden, gelehrt werden, klug, entschieden sein, stark, froh und zuversichtlich und wachsam sein über dem, dass wir nicht zurückgezogen werden in die früheren Wege und auch nicht in falsche Wege, die vielleicht im Glanze eines Lichtes erscheinen, aber doch den satanischen Glanz aufweisen. Die geistliche Ermahnung, so können wir sagen, zu einem gesunden Leben und Wachstum der Gemeinde finden wir ja auch immer wieder in den Briefen, die der Apostel Paulus an die Gemeinden geschrieben hat. Zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 16, da sagt er, was macht, sollt ihr machen, wenn ihr zusammenkommt? Da steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lasst das reichlich unter euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern. Das macht das Treffen von Christen aus. Und darin wachsen sie. Darin nehmen sie zu. Und das muss beobachtet werden durch die Apostel hier auf der Missionsreise. Und wir lesen ja auch weiter, dass es beobachtet werden soll von den Ältesten, die da eingesetzt sind in die Gemeinde. Dass das auch stattfindet, dass dieses Wachstum geschieht. Aber die Apostel haben nichts verheimlicht. Sie haben auch deutlich gesagt, dass Trübsale, dass Bedrängnisse auf sie zukommen, auf die Gläubigen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Also ganz deutlich gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist groß, er steht über allem, aber solange ihr in der Welt seid, habt ihr Bedrängnisse. Also regt euch nicht auf, verwundert euch nicht, macht euch nicht stark dagegen, sondern bleibt bei Jesus. Das ist alles normal, das ist nicht anormal. Ja? Zu dieser begleitenden Wahrheit gehört eben nun in der Nachfolge Jesu auf der einen Seite ja die Herrlichkeit des Zieles, das alle vor Augen haben dürfen. Wir sind erlöst, nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Wir sind nicht nur erlöst, um einen Neustart in dieser Zeit zu beginnen und Gott irgendwie gefallen zu können, sondern durch Golgatha sind wir ein für allemal erlöst in Ewigkeit. Das ist das eine. Aber auch dran denken, dass die Trübsale aufgrund des Glaubens an Jesus Christus in dieser Zeit auch vorhanden sind. Man eckt in der Welt überall an. Bei allen, die Jesus nicht folgen wollen. Egal, welcher Religion sie sich verschrieben haben oder überhaupt keiner Religion. Ein lebendiger Christ eckt immer an, weil er eine Botschaft gibt, die unangenehm ist. Die nämlich den ganzen Menschen fordert, die das Selbstleben zum Opfer fordert, das Eigenleben auf den Altar Gottes. Und darum eckt er an. Und das sind die Bedrängnisse. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Doch eine Wahrheit schwingt auch immer wieder mit. Diese Bedrängnisse und Trübsale können etwas nicht erreichen, uns von der Herrlichkeit Gottes zu trennen. Auch an die Gemeinde zu Thessalonich schrieb später der Apostel Paulus und sagt, ihr seid unsere Nachfolger geworden und des Herrn und habt das Wort angenommen, unter vielen Bedrängnissen, aber mit Freuden im Heiligen Geist. Wir merken also diese Gegensätze, wir spüren außen, viele Bedrängnisse und Trübsale, man ficht uns an, weil wir Jesus Christus allein folgen wollen, aber innerlich haben wir Trost und Freude. So sprach ja der Apostel Paulus auch von den eigenen Trübsalen und Anfechtungen, die er erdulden musste in 2. Korinther 4, 8 und 9. Da steht Folgendes, wir sind von allen Seiten bedrängt, ja. Und wenn das nun ein Apostel sagt, der allen ein Vorbild gewesen ist und so gesegnet war, ja, dann sollte es uns da besser gehen. Er wurde von allen Seiten bedrängt, obwohl er nur die Wahrheit gesagt hat. Aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt. Aber eins steht auch fest, wir kommen nicht um. Ja, das ist der Trost, der hier diesen neu gegründeten Gemeinden zuteil werden sollte, die ja miterlebt haben, dass auch Paulus und Barnabas verfolgt wurden, dass Paulus gesteinigt worden ist. Und dann hätten sie ja sagen können, oh, sollen wir das auch erdulden? Ja. Ihr werdet es vielleicht auch erdulden, aber mittendrin bleibt ihr im Sieg. Denn Jesus, den ihr bekennt, ist größer als alles. Außerdem dienen Bedrängnisse und Trübsale. Die haben eine wunderbare Funktion an unserem Glaubensleben. Welche Funktion ist das? Bedrängnisse und Trübsale dienen auch zur Prüfung des Glaubensstandes. Wir selber müssen ab und zu mal überprüft werden, wo wir uns überhaupt befinden im Glauben. Wir haben zwar manches Bekenntnis gegeben, wo man von den Worten ablesen könnte, dass wir im Glauben stehen, aber stehen wir wirklich im Glauben? Die Bedrängnisse bringen das ans Licht, wo wir wirklich fest geankert sind. Und dazu sind sie uns gegeben. So sagt Paulus auch, unser Trübsal ist leicht und sie schafft eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Sie ist leicht. Sie bringt uns immer wieder in die Gegenwart unseres Herrn. Sie macht uns neu bewusst, zu wem wir gehören, zu wem wir uns entschieden haben. Um dies am Leben zu erhalten in den neuen Gemeinden, setzten Paulus und Barnabas Älteste ein. Älteste, die also in dieser Funktion der Begleitung in der Gemeinde wirken sollten und immer wieder sagen, bleibt bei Jesus, lasst das Wort zur Tat werden unter euch und nehmt die Trübsal und Bedrängnisse nicht so ernst, als ob sie etwas Wichtiges ausrichten könnten. Sie sind euch nur zu einer Prüfung gegeben. Es gibt also keine örtliche Gemeinde und kann nicht bestehen ohne diese Ältesten. Jede Gemeinde braucht solche, die von Gott dazu berufen sind, ein Zeugnis der Gnade zu sein und zu helfen, dass auch die Glaubensgeschwister vorangehen im Glauben. Und dabei finden wir auch, dass es immer mehrere sind und nicht nur einer. Es ist nicht nur einer in einer örtlichen Gemeinde, der da vorangeht. Es müssen immer mehrere sein. Brüder, wir haben deswegen auch einen Brüderrat, dass wir einander ergänzen, weil die Gaben unterschiedlich sind. Sie müssen ergänzt werden und ein Ganzes bilden. Jeder hat eine andere Möglichkeit, der Gemeinde zu helfen, auf dem Wege zu bleiben. Die geistliche Arbeit ist groß, so dass sie auf vielen Schultern ruhen muss und auch in vielen Herzen durch das Gebet getragen werden muss. Älteste, auch Presbyter genannt oder Bischöfe, Episkopas, sind ja gleiche Bedeutungen. Das erste sagt nur etwas darüber hinaus, aus über die Person, das zweite über die Aufgabe. Diese Aufgaben sind die Glaubensbegleitenden, wozu ja besondere Weisheit vom Herrn empfangen werden muss, um leiten zu können, lehren zu können, vor falschen Lehren bewahren zu können, zu bewahren vor Abwägen des Einzelnen. Immer ein geistlich waches Auge über den Einzelnen zu haben, zu sehen, ob er noch im Glauben steht und ihm helfend wieder den richtigen Weg zu finden. So schrieb es auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Wenn ihr merkt, dass jemand gesündigt hat, eine Sünde nicht zum Tode, helft ihm wieder zurecht. Das ist eure Aufgabe. Und dazu mussten die Ältesten eingesetzt werden, denn Paulus und Barnabas konnten ja nicht immer dabei bleiben. Und so wurde auch Petrus schon gesagt nach der Auferstehung Jesu von den Toten am See Genezareth, als ihm die Frage gestellt worden ist, hast du mich lieb, hast du mich lieber als die anderen, bist du mit mir? Und immer wenn Petrus antwortet und sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, kam dann der Auftrag, dann weide meine Schafe. Das Wort weiden ist eingesetzt, das bedeutet nicht treiben oder beherrschen. Und um weiden zu können, braucht es eine andere Kraft als zum Herrschen. Herrschen ist ganz leicht, das kann man auch zu Hause sehr gut machen. Ja, da kann man die Frau beherrschen. Das ist die leichteste Übung. Aber sie führen und leiten und weiden, dazu braucht man eine andere Kraft, nämlich die Gottes. Weil er uns selber unter seine Fittiche nehmen muss. Weide meine Schafe. Und darum wird ja auch gesagt von der Engigkeit, und das möchte ich uns auch mitteilen, es ist gut, wenn wir so diese Abschnitte immer durchgehen, dann kommt ja alles dran, dass diese Ältesten ja nicht nur eine Aufgabe haben, sondern zugleich auch eine Lebensfunktion, dass ihr Leben anders gestaltet sein soll, als es vorher war. An Timotheus schrieb der Apostel Paulus über die Befähigung dieser Ältesten, wie sie ausgestattet sein sollen. In 1. Timotheus 3, da steht ein Bischof, aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, mäßig, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorsteht, zu stehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Wir merken also, wenn wir einfach kurz diese Sätze gelesen haben, Paulus und Barnabas setzten Älteste in die neu gegründeten Gemeinden. Dann ist das eine gewaltige Tat. Da konnte nicht jeder hineinkommen. Es mussten solche sein, die eng mit dem Herrn Jesus leben und aus seiner Kraft schöpfen, damit sie auch etwas haben zu geben. Darum verstehen wir auch vielleicht in diesem Zusammenhang neu, warum dieses Wort im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 17 steht: Gehorcht euren Lehrern und folget ihnen. Das bedeutet ja nicht, gehorcht den Menschen, sondern denen, die ausgestattet sind, mit der Kraft Gottes solchen Dienst zu tun und den Willen Gottes deutlich zu machen. Denen folgt nach. Dann folgt ihr nämlich dem Willen Gottes nach. Denn sie wachen über eure Seelen, heißt es weiter im Hebräerbrief, als die da Rechenschaft dafür geben müssen. Also die Ältesten, die hier eingesetzt worden sind, konnten das nicht einfach aus Gutdünken, menschlichem Meinung tun. Sie mussten aus der Kraft Gottes schöpfen und müssen für alles, was sie dort taten und was sie auch in den heutigen Gemeinden tun, vor Gott Rechenschaft ablegen. Die Ältesten werden befragt vom Herrn, ob sie der Gemeinde gedient haben, ob sie so gelebt haben, um die Gemeinde zu segnen. Sie werden gefragt. Sie müssen Rechenschaft ablegen über sich und über das Werk, über diejenigen, die sie haben leiten dürfen. Älteste dienen also der Gemeinde im Auftrag Jesu, weil, und da kommen wir nochmal zu dem Anfangsgedanken zurück, weil Bekehrung eines Menschen nur der Anfang des Glaubens ist. Aber bewahrendes Wachstum soll bis zum Ende weitergeführt werden. Und dass die Entscheidung für diese Ältesten, noch ihre Aufgaben leicht nehmen konnten, zeigt, dass die Apostel und die Gemeinde beteten und fasteten. Sie konnten es nur aus dieser Kraft Gottes tun, weil man alles, was dazu nötig ist, von Gott erbeten hat. Sie fasteten und beteten, damit diese Brüder die Kraft empfangen, den Dienst an der bestehenden Gemeinde zu tun. Paulus zog also mit Barnabas durch Pisidien und Pamphylien über Perge und Attalia, um wieder nach Antiochien in die Heimatgemeinde in Syrien zurückzukommen. Und diese erste Missionsreise endete mit dem Bericht darüber, was Gott alles getan hat unter den Heiden. Ich kann mir lebhaft vorstellen, diese Zeugnisversammlung dort in Antiochien über dem gewaltigen Kraftausbrüchen Gottes unter denen, die gerufen worden sind, zur Gemeinde Jesu hinzugetan zu werden. Und alle waren erstaunt und dankbar, was Gott unter den Heiden getan hat. Besonders die Juden waren erstaunt und dankbar, weil die Juden ja gar nicht am Anfang dachten, dass die Heiden überhaupt von dem Evangelium etwas abkriegen sollten. Sie waren ja erstaunt, dass die Heiden, die so heidnisch lebten, plötzlich auch Jesus aufnehmen durften und die Erneuerung vom Tod zum Leben erfuhren. Eine große Freude in der Gemeinde in Antiochien in Syrien. Sie hatte ja die Apostel unter Gebet ausgesandt und auch im Gebet begleitet. Die Freude über den Missionsdienst und über den Missionsbericht war groß, weil viele Menschen die Wahrheit erkennen konnten und örtliche Gruppengemeinden sogar entstanden sind. Und der Name Jesu, und das war die größte Freude, und das ist auch heute immer noch die größte Freude, dass der Name Jesu allein offenbar geworden ist als die heilende Kraft in Ewigkeit. Und wenn man das beobachtet im Leben eines Menschen, und das können wir ab und zu auch beobachten, freuen uns kindlich darüber, was Gott selbst, der Name Jesu, in dem Leben eines Menschen verursacht und macht, dann vergessen wir allen Eigendienst und das, was wir tun durften. Wir freuen uns einfach über die Realität des lebendigen Gottes. Jesus zu bezeugen, ist das Herrlichste. Und das hat die Gemeinde zu Antiochien neu verstanden. Und sie konnten sich, so wie wir auch ein Lied haben, was wir nachher auch singen werden, der Aussage anschließen: Die Sache ist doch dein, Herr Jesus Christus. Es liegt nicht an uns. Dein ist die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nie untergehen. Das sollte uns auch persönlich stärken in unserem Glaubenskampf, in den Situationen, die uns umgeben. Wir stehen an Gottes Sache und die kann nie untergehen. Egal, wer da kommt in unser Land, spielt gar keine Rolle. Gottes Sache bleibt bestehen, weil er selber sie vollführt, nicht wir. Wir sind nur seine Werkzeuge, wenn er uns dazu bevollmächtigt. Aber er selbst tut sein Werk, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist und Jesus Christus dann wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und öffentlich zeigen wird, dass er schon immer der Herr war. Er war es schon immer. Nichts ist ihm entglitten aus seiner Hand. Er stand über allem und er wird seine Gemeinde sich entgegenrücken. Darum hat er gesagt: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also fürchtet euch nicht, aber wachset, wie Petrus es sagt, in der Gnade. Wachset im Glauben, damit ihr auch fest seid, wenn der Wind der Anfechtung euch umweht. Also, noch einmal gesagt, geistliche Umsorgung für wachsende Gemeinden ist notwendig, nachdem die Einzelnen sich bekehrt haben. Soweit zu diesen letzten Versen der ersten Missionsreise des Apostel Paulus.